Today is our celebration of Pentecost Sunday. Heute ist unser feierlicher Pfingstsonntag. Does everybody remember what I shared? Well, not everybody, of course, but those who were here, do you remember what I shared last week? Ihr, die letztes Mal da wart, könnt ihr euch erinnern, was ich letztes Mal euch mitgeteilt habe? I think our sister here remembers very well. Ja, unsere Schwester hier erinnert sich sehr gut dran. She told me after the service, when she first heard the theme, she was about to leave, but she decided to stay, and then she loved it. Sie hatte mir nach dem Gottesdienst gesagt, als sie das Thema hörte, wollte sie eigentlich gehen, aber dann hat sie sich entschieden zu bleiben und sie hat es geliebt. It was about superheroes. Es war über Superhelden. And so I had a picture of Superman up on the screen. Und ich hatte ein Bild von Superman auf dem Bildschirm. And I'm afraid my poor sister thought I was going to come with a cape or something and scare everybody. Und ich fürchte, meine arme Schwester dachte, ich komme wahrscheinlich mit so einem Cape und erschrecke alle. There was a very good message in that. Aber es war eine sehr gute Botschaft da drin. And everybody who heard that, I think some lights went off about how God can work through our lives. Und jeder, das gehört hat, denke ich, dass da so ein paar Lichter uns aufgegangen sind darüber, wie Gott in unseren Leben wirken kann. So it's on our podcast if you want to hear it if you didn't hear it. Also, das ist auf unserem Podcast zu finden, also wenn ihr es hören wollt, dann könnt ihr es hören. Yeah, and so we're going to continue with the theme of the Holy Spirit this morning. Wir werden heute morgen also weitermachen mit dem Thema Heiliger Geist. But first I want to talk about something that's common to most young people. Aber zuerst möchte ich über etwas sprechen, was den meisten jungen Leuten geläufig ist. You know, when we're growing up in life, and since a lot of you are young, it's good for you. Wenn wir im Leben erwachsen werden und viele von euch sind jung, das ist gut für euch. It's information that I really don't need anymore. But das ist Information, die ich eigentlich nicht mehr brauche, aber maybe gut. My kids do. Vielleicht meine Kinder. But when we're growing up, we experience new things continually. Aber wenn wir aufwachsen, dann erfahren wir immer wieder neue Dinge. When you're in your teenage years, everything, life is just brand new. It's just a real adventure. In deinen Teenagerjahren ist das Leben wirklich brandneu. Das ist ein richtiges Abenteuer. It's an adventure going from trying to finish your hobby if you're doing your hobby. Das ist ein Abenteuer, was beginnt mit damit, dass du versuchst, dein Abitur zu machen, wenn du Abitur machst. Trying to figure out what kind of education to have. Und vielleicht rauszufinden, welche Ausbildung du haben willst. Who your friends are gonna be. Wer deine Freunde sein sollen. What kind of occupation you're gonna have. Was für eine Beschäftigung du haben wirst. What city or what country you're going to live in? In was für einer Stadt oder welchem Land du leben wirst? As you grow a little bit older, you kind of there's new adventures of who is going to be the person in your life. Und wenn du weiter erwachsen wirst, dann wird noch die Frage dazu kommen, wer wird mit dir das Leben teilen? When will you have children? Wann wirst du Kinder haben? If you have children. Wenn du Kinder haben wirst. And so all of these things are an adventure. Und all diese Dinge sind ein Abenteuer. These are all big questions that you have. Das sind alles große Fragen, die du hast. And you're stepping into these things and this adventure actually creates an excitement in your life. Und du trittst in diese Dinge hinein und dieses Abenteuer bewirkt eine Aufregung in deinem Leben. There is actually an energy that comes from all of these new things. Es gibt eine Energie, die kommt von diesen ganzen neuen Sachen. What's going to happen next? Was wird als nächstes passieren? Where will I be? Wo werde ich sein? What will I do? Was werde ich tun? Oh, I want to go out to this new adventure. I want to go out to this new country and experience so many new things. Oh, ich will in dieses neue Abenteuer gehen, in dieses neue Land hineingehen und so viele neue Dinge erleben. Now, when you get a little bit older, all of those adventures kind of slow down. Wenn du ein bisschen älter wirst, dann werden diese ganzen Abenteuer vielleicht so ein bisschen langsamer. Boy, I'll tell you, as a young person, I wanted to be all over the world. Und ich sage euch, als junger Mensch, ich wollte überall auf der Welt sein. And I got to a lot of the world. Und ich bin an vielen Orten gewesen. I think I've been to over 30 nations. I'm not sure, something like that. Ich glaube, in über 30 Nationen war ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie so. You know, and now I'm at a place in my life where I'm thinking, I don't really want to travel too much. It's too tiring. Und jetzt bin ich an einem Ort in meinem Leben, wo ich sage, ach, so viel reisen will ich jetzt auch nicht. Das ist zu anstrengend. I've been I've been to a lot of the world, and the world is the world. Ich war an vielen Orten auf der Welt und die Welt ist halt die Welt. And I just really don't have to get to that other place to be fulfilled. Und ich muss wirklich nicht an diesen anderen Ort gehen, um erfüllt zu sein. But see, so there's this energy that is going on in young people to experience these new things. Da ist also eine Energie, die wirkt in diesen jungen Menschen, um diese neuen Dinge zu erleben. And there's an excitement. Und das ist eine Aufregung, eine Begeisterung. And often when we get older, now this is for our older folks. Und oft, wenn wir älter werden, also das jetzt für die Älteren. When we don't feel that excitement, we think sometimes something's wrong. Wenn wir dann diese Aufregung nicht spüren, dann denken wir manchmal, da stimmt was nicht. And so we often say, okay, well, I need to change some things so that I will feel that excitement again. Und dann denken wir oft, oh, ich muss ein paar Dinge verändern, damit ich diese Begeisterung wieder spüre. Now this is for our older people, but a lesson for the younger people. Das ist für unsere älteren Leute hier, aber auch eine Lektion für die Jüngeren. Okay, so sometimes we think we have to change, and we change our place where we're living. Manchmal denken wir müssen was verändern, und dann ändern wir den Ort, an dem wir leben. We change our job. Wir ändern unseren Beruf. We change our wife or husband. Wir ändern unseren Mann oder unsere Frau. We change all these things because we think, okay, I gotta get that excitement back. Something's wrong. Wir ändern all diese Dinge, weil wir denken, ich muss diese Begeisterung wieder spüren. Irgendwas stimmt nicht. But let me tell you one of the questions that we don't often ask and that we need to be asking. Aber lasst mich euch sagen, es gibt eine Frage, die wir nicht oft fragen und die wir aber fragen müssen. And that is not just where and what. And who, not just those questions. Und das ist, dass wir nicht nur die Fragen stellen, wo und was und wer, but we need to ask the question why. Sondern wir müssen die Frage stellen, warum. Because purpose, when we discover purpose, it will bring a stability to our lives. Denn wenn wir Sinn entdecken, dann wird es eine Stabilität in unser Leben bringen. When we are living life out of purpose, we will not be up and down in our feelings. Wenn wir das Leben mit einer Zielrichtung leben, dann werden wir nicht so ausgesetzt sein in Hochs und Tiefs unserer Gefühle. Even if things are not as exciting as they were before and as adventurous. Selbst wenn die Dinge dann nicht so aufregend sind wie vorher und so abenteuerlich. When we move forward with purpose in our heart, it doesn't have to be an adventure. Wenn wir mit einer Zielsetzung in unserem Leben vorangehen, dann muss es nicht unbedingt ein Abenteuer sein. The purpose itself is the adventure. Das Ziel selbst ist das Abenteuer. It doesn't have to be a new land. Es muss kein neues Land sein. It doesn't have to be a new person. Es muss keine neue Person sein. It doesn't have to be a new job or a new city. Es muss kein neuer Arbeitsplatz oder eine neue Stadt sein. There is something that comes a hold of us inside, and when we're moving forward with a purpose, and we say, yes, this is important. Da ist etwas, was von uns Besitz ergreift, und wenn wir damit mit dem Ziel vorangehen, dann denken wir, ja, das ist wichtig. Now I want to talk to you this morning about a clear purpose that God reveals to us in the Scriptures. Ich möchte heute Morgen mit euch über ein klares Ziel, einen klaren Sinn reden, den Gott uns offenbart in seiner Schrift. It's wonderful to love Jesus. Es ist wunderbar, Jesus zu lieben. And to experience all these wonderful things from him as we love him. Und all diese wunderbaren Dinge von ihm zu erfahren, wenn wir ihn lieben. But we need to be clear about why. Aber wir müssen uns klar darüber sein, warum. Why are we loving him? Warum lieben wir ihn? Why are we serving him? Warum dienen wir ihm? Why do we have this passion in our hearts towards his kingdom? Warum haben wir diese Leidenschaft in unserem Herzen gegenüber seinem Königreich? And so I want to give you just one of the whys today. Und so möchte ich euch heute nur eine von diesen Begründungen geben. I don't know all the whys. That's ich why weiß I'm only giving you one alle. Today. Deswegen gebe ich euch heute nur eins. See, you can be asking the question why and figure that out. Ihr könnt euch ja auch die Frage, warum stellen und das herausfinden. Here's one why. Hier ist eine Begründung. Let's turn to Acts chapter 1, verse number 8. Lasst uns Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. And here is what the scripture says about the coming of the Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit. Und hier ist das, was die Schrift sagt über das Kommen des Heiligen Geistes und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Acts chapter 1, verse 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. So we talked last week about the power of the Holy Spirit coming. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben kommt. And we put it in the picture of superheroes. Und wir haben es in dem Bild der Superhelden in dieses Bild verpackt. You know, I was really nervous about preaching that message. Ich war ganz unruhig darüber, diese Botschaft zu predigen. I thought, man, are they going to throw things at me and run me out of the church? Ich habe gedacht, oh, hoffentlich werfen sie nicht Dinge nach mir und jagen mich aus der Gemeinde. You're so kind. You're so nice to me. Ihr seid you. So nett zu mir. Dankeschön. But so we see this. You shall receive this unbelievable power in your life. Aber wir sehen, dass ihr werdet diese unglaubliche Kraft in eurem Leben empfangen. And here's the why. Und da ist die Begründung, das Warum. Why do we receive this power? Warum empfangen wir diese Kraft? Is it just to enjoy ourselves? Ist es nur, damit es uns gut geht? Is it just to have a nice life for us? Ist es nur, damit wir ein schönes Leben für uns selbst haben? Now the week before I talked about the Holy Spirit being our helper. Die Woche davor habe ich darüber gesprochen, dass der Heilige Geist unser Helfer ist. And he is our helper. Und er ist unser Helfer. And he wants to bring that power in our lives so he can help us through this life that we have today. Und er will diese Kraft in unser Leben bringen, damit er uns durch dieses Leben helfen kann. But there's more to it than that. Aber es gibt noch mehr dabei. And that is in the second part of this verse. Und das ist enthalten in der zweiten Hälfte dieses Verses. You shall receive power. Ihr werdet Kraft empfangen. And Jesus then, in the scripture then adds, to be my witnesses, to be the witnesses of God. Und in der Schriftstelle heißt es, um meine Zeugen zu sein, um die Zeugen Gottes zu sein. To be a witness that shines forth as a representative of God to all the people. Um ein Zeuge zu sein, der als der leuchtet, als leuchtendes to shines Stellvertreter to, represents to all the people. Something like für that. Alle Menschen. Somebody repeat that to me. Hey God. You understand what I'm saying. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. And we often forget that why part. Und wir vergessen oft diesen Warum-Teil. And we often become very selfish with what God does in our lives. Und wir werden oft sehr selbstsüchtig mit dem, was Gott in unserem Leben tut. God desires for us to be his light out to this world. Gott wünscht, dass wir sein Licht sind in dieser Welt. Let's turn to Matthew chapter 5, verses 13. Lasst uns Matthäus Kapitel 5, 16, Vers 13 bis 16 aufschlagen. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. So sollen eure guten Taten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Now, I want to talk about these two things, salt and light, for a moment. Ich möchte jetzt mal kurz über diese beiden Dinge sprechen, Salz und Licht. Remember, we're talking about purpose, why God fills us with his power. Denkt daran, wir sprechen über den Sinn, warum füllt Gott uns mit seiner Kraft. And Jesus clearly says here, he says to his followers, you are the salt of the earth and the light of the world. Und Jesus sagt hier ganz klar zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. And he says, when you're filled with the power of the Holy Spirit, you will be my witnesses. Und er sagt, wenn ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt seid, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Salt is in the ancient times, during the time of Jesus, salt was a preservative. Zu Jesu Zeiten war Salz ein Konservierungsmittel. They didn't just put it on tables to make your food tastes good. Sie haben es nicht nur auf den Tisch gestellt, damit dein Essen gut schmeckt. Actually, salt was extremely valuable. Und auch war Salz sehr wertvoll, sehr kostbar. Remember, electricity was not around yet. Denk dran, es gab noch keine Elektrizität. You can't remember that far back, and neither can I. Ihr könnt euch nicht so weit zurückerinnern, das kann ich auch nicht. No electricity, so no refrigeration. Keine Elektrizität, also auch kein Kühlschrank. And so food would rot. Food would spoil, decay. So wären die Nahrungsmittel verdorben. And the way that you preserved food was with salt. Und die Art, wie du das Essen haltbar gemacht hast, war mit Salz. And they would take the salt and they would rub it on the food. Und sie haben das Salz genommen und haben es eingerieben in die Speisen. And they would get it deep into the food. Und sie haben es da tief eingearbeitet. And it would destroy the bacteria. Und es hat die Bakterien zerstört. And it would preserve the food for the people. Und das hat die Nahrungsmittel konserviert für die Leute. In fact, salt was extremely valuable. It was even used as a currency. Salz war sehr kostbar und wertvoll. Es wurde sogar als Währung benutzt. The Romans would actually pay, many of the Roman soldiers were paid with salt. Viele von den römischen Soldaten wurden sogar bezahlt mit Salz. As I was doing a little research, I discovered that the archaeologists believe that cities, the Romans put their cities in places where there was a lot of salt. Als ich nachgeforscht habe, habe ich herausgefunden, dass die Archäologen auch denken, dass die Römer ihre Städte dort gebaut haben, wo Salz war. It was almost, it would be like gold to us. Es war damals wie Gold für uns. They really valued this. Sie haben das wirklich wertgeschätzt. Without salt, there would come decay and rotting. Ohne Salz kam einfach Verderben und es wurde, ging eben kaputt, die Sachen. The Bible says we are the salt of the earth. Die Bibel sagt, wir sind das Salz der Erde. This world needs people who love and follow Jesus Christ. Diese Welt braucht Menschen, die Jesus Christus lieben und ihm nachfolgen. This world needs people who will come close to them and rub up next to them. And get salt all over them. Diese Welt braucht Menschen, die in ihre Nähe kommen und sich an ihnen reiben und Salz in sie hineinarbeiten. You know, I'm salt. Ich bin Salz. And when I get close to you, I get salt all over you. Und wenn ich in deine Nähe komme, dann mache ich überall Salz auf dich drauf. What do we actually get all over people? What do we really get? What do we really get on the people? Was tun wir wirklich mit den Menschen? We get the love and the presence of Jesus Christ. Was geben wir ihnen? Wir geben ihnen die Liebe und die Gegenwart Jesu. The grace of God pours into their lives. Die Gnade Gottes wird ausgegossen in all ihrem Leben. All who God is touched when people touch our lives. Alles was, or they should touch that. Alles, was Gott ist, wird berührt, wenn wir das Leben von den Menschen berühren. So and sollte es sein. We're filled with the power of the Holy Spirit. Und wenn wir mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden, when God is living in us and full, we're full of him. Wenn Gott in uns lebt und wir mit ihm erfüllt sind, that's what should be touching people's lives. Das ist dann das, was das Leben der Menschen berühren sollte. And when that touches people's lives, und wenn das Leben der Menschen berührt, when he touches them through us, wenn sie berührt durch uns, they are preserved. Dann werden sie konserviert. They do not rot. Dann werden sie bewahrt. We bring life. Und wir bringen Leben. We bring the life of God. Wir bringen das Leben Gottes. We need to see ourselves with that kind of purpose. Wir sollten uns selbst mit diesem Sinn sehen. The next thing that scripture talks about is that we are light. Das nächste, worüber diese Schriftstelle spricht, ist, dass wir Licht sind. We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. Light illuminates. It makes things clear and visible. Das Licht erleuchtet. Es macht Dinge klar und sichtbar. So many people in this world are going through life in complete darkness. So viele Menschen auf dieser Welt gehen durchs Leben in kompletter Dunkelheit. They don't know what they're here for. Sie wissen nicht, warum sie hier sind. They don't really know what purpose they have in life. Sie wissen nicht, was für einen Sinn sie in ihrem Leben haben. They don't know what to do. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. They go from one thing to another thing. Sie gehen von einer Sache zur anderen. Trying to find some kind of fulfillment. Und versuchen, irgendeine Erfüllung zu finden. They're hurt and they're afraid. Sie sind verletzt und sie fürchten sich. They hide themselves. Sie verstecken sich. Or they're full of anger and rage in their lives. Oder sie sind voller Wut und Aggression in ihrem Leben. Well, the light of God shines in their lives. Das Licht Gottes scheint in ihrem Leben. Shines through us. Es scheint durch uns. And it can bring an understanding of purpose. Und es kann ein Verständnis für Sinn und Ziel haben. Take away the fears. Und die Angst wegnehmen. Let me mention a couple of things that will shine in their lives through Christians. Lass mich ein paar Sachen nennen, die in ihren Leben leuchten werden durch Christen. Grace will shine. Gnade wird scheinen. You know, grace is not a normal thing in this world. Ihr wisst ihr, dass Gnade keine normale Sache auf dieser Welt ist. Giving people what they don't deserve. Menschen das geben, was sie nicht verdienen. Being something, being kind to them and understanding with them when they don't deserve it. Nett zu ihnen zu sein und verständnisvoll, wenn sie es nicht verdienen. That's a Christian thing. Das ist eine christliche Sache. That's the heart of God. Das ist das Herz Gottes. And so as we shine, they experience grace. Wenn wir also leuchten, dann erfahren sie Gnade. They experience unconditional love. Sie erfahren bedingungslose Liebe. Not loving you because you deserve to be loved. Nicht dich lieben, weil du es verdienst, geliebt zu werden. Or because you do something good for me. Oder weil du mir etwas Gutes tust. But even when you're terrible to me. Sogar wenn du ganz entsetzlich dich verhältst mir gegenüber. I still love you. Dann liebe ich dich immer noch. Even if you're my enemy. Selbst wenn du mein Feind bist. I love you. Liebe ich dich. That's the light of God shining through us. Das ist das Licht Gottes, was durch uns scheint. Forgiveness. Vergebung. Saying, I let you go from the bad that you've done. Dass man sagt, ich setze dich frei von dem Bösen, was du getan hast. I'm not gonna hold judgment over you. Ich werde das Gericht über dir nicht aufrechterhalten. Forgiveness is an element of God. Vergebung ist ein Element Gottes. It's part of his character. Es ist Teil seines Charakters. And that shines out of us to this world. Und das leuchtet aus uns heraus in diese Welt. The world needs us. Die Welt braucht uns. We are the salt of the earth and the light of the world. Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. We need to operate with this kind of purpose in our lives. Wir müssen mit dieser Art von Sinn in unserem Leben arbeiten. Now let me get quite serious with you about something that happened to me this week. Lass mich ganz ernsthaft mit euch sprechen über etwas, was mir diese Woche passiert ist. I had a dream Monday morning. Ich hatte am Montagmorgen einen Traum. And I hope this doesn't disturb any of you too much. Ich hoffe, das beunruhigt nicht, euch nicht zu sehr. It was a very, very, actually a very potentially disturbing dream. Es war ein sehr also möglicherweise sehr aufwühlender Traum. I'm going to show we'll show a couple of slides with this dream in to be able to tell you what I saw in the dream. Ich werde euch ein paar Bilder in Verbindung mit diesem Traum zeigen, um euch zu sagen, was ich da sah. When I woke up, I immediately went and started writing down what I saw. Als ich aufgewacht bin, habe ich das sofort angefangen aufzuschreiben. And so I have it written down and I'm going to read it to you. Also, ich habe es jetzt hier in geschriebener Form und deswegen lese ich euch das vor. May 17th, 2010. 17. Mai 2010. I dreamed I was driving and saw a massive car accident. Ich träumte, dass ich fuhr, mit dem Auto fuhr und sah eine Masse von und einen großen Autounfall, Massen. And it was spread over a distance of about a mile or so. Und der war ausgebreitet über eine Meile hinweg. Cars were absolutely torn apart and suffered virtually unsurvivable destruction. Und die Autos waren wirklich auseinandergerissen und sahen wirklich so aus, dass man das nicht überleben konnte. In this dream I saw cars ripped apart. In diesem Traum sah ich, wie Autos wirklich auseinandergerissen waren. Some of the cars were even crushed. Manche Autos waren sogar total zermatscht. And unfortunately, I also saw many, many dead people all around. Und schrecklicherweise sah ich auch viele, viele tote Menschen. In fact, I didn't see anybody alive. Ich sah eigentlich niemanden lebendigen mehr. I'm not even going to describe one of the things I saw. Ich beschreibe euch das lieber nicht, was ich da sah. But let me tell you, it was horrifying. Aber lasst mich euch sagen, es war entsetzlich. As I turned to the right, as I turned my car to the right to go down another street, thinking there would be no accident there. Als ich nach rechts abbog, weil ich dachte, da wären jetzt keine Unfälle. I saw again cars totally destroyed. Da sah ich schon wieder lauter total zerstörte Autos. Now when I woke up and as I was considering this dream. Als ich aufwachte und über diesen Traum nachdachte. I was strongly impressed in my heart that there are people whose lives are being destroyed all around us every day. War ich sehr sehr erschüttert davon, daran zu denken, dass es Leute um uns herum gibt, deren Leben jeden Tag so zerstört wird. And I became aware that I am not really caring as much for the people as I should be. Und mir wurde bewusst, dass ich mich nicht so sehr kümmere um diese Menschen, wie ich es sollte. I've been full of just enjoying life for myself. Ich bin erfüllt damit, einfach das Leben für mich selbst zu genießen. Caring about my own things. Mich um meine eigenen Sachen zu kümmern. It was like I could see it's like I had blinders on. Es kam mir vor, als hätte ich Scheuklappen an. And headphones on where I couldn't hear what was going on around me. Und Kopfhörer, also nicht zu hören, was mich herum vor sich geht. And yet people are being destroyed. Und doch werden Menschen zerstört. And people are dying all around us. Menschen sterben uns herum. And they're überall. Entering into an eternity of hopelessness and torment. Und sie kommen in eine Ewigkeit hinein von Hoffnungslosigkeit und Qualen. Not knowing the love and the grace of Jesus Christ. Weil sie die Liebe und Gnade Jesu nicht kennen. So as I thought about this vision and as I told Priscilla about it and I thought about this dream that I had. Als ich über diese Vision nachdachte und ich habe auch Priscilla davon erzählt und dachte über diesen Traum nach, den ich hatte. Another vision actually became very clear to me, and that was one that a man named William Booth had. Da kam eine andere Vision, wurde mir sehr bewusst, und das war eine, die ein Mann namens William Booth einmal hatte. The founder of the Salvation Army. Der Gründer der Heilsarmee. His name is William Booth. Sein Name ist William Booth. And he had a vision, and that's how he started the Salvation Army. Und er hatte eine Vision, und auf diese Weise hat die Heilsarmee gegründet. And what I want to do is I'm going to show you a video reenactment of that vision. Und was ich tun werde, ist euch ein Video zeigen, wo diese Vision wieder lebendig gemacht wird. Now, the quality of the video is not great. I'm sorry. Die Qualität dieses Videos ist nicht besonders gut. Das tut mir leid. But I think the message will get across. Aber ich denke, die Botschaft wird rüberkommen. It's actually a production, a modern day production who did it in a kind of interesting form. Es ist eine moderne Produktion, die es auf eine interessante Art und Weise gemacht worden. It's kind of half cartoon and half real people. So halb Comic und halb echte Menschen. Not really cartoon, but I don't know what it is. Comic, aber naja, weiß nicht. But anyway, genau, I think you'll get the message. Aber ihr werdet die Botschaft schon bekommen. And so this is the vision of William Booth. Das ist die Vision von William Booth. If we could turn these lights on. Love is what holds it all together. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw Das ist jetzt nur auf Englisch. Wenn jemand eine deutsche Übersetzung will, dann kann Hannah da hinten übersetzen. Wenn ihr kein Englisch versteht, Könnte da in die Ecke gehen mit ihr? Es braucht euch nicht peinlich sein, wenn ihr kein Englisch versteht. Ja, ich kann aufhören zu übersetzen, ich wusste das schon. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform, I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. Those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task, were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? So, as I saw this dream that I had of the car accidents, als ich diesen Traum sah, den ich da hatte von den Autounfällen, and I consider the vision of William Booth, und an die Vision von William Booth dachte, my heart is grabbed with the fact that we have a purpose, church. Wird mein Herz erfasst von der Tatsache, wir haben einen Sinn, ein Ziel, Gemeinde. We have a goal by God, a desire by God to be, for us to be the salt of the earth and the light of the world. Wir haben ein Ziel von Gott, dass wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sein sollen. And not to just be caring about ourselves. Und nicht nur an uns selbst denken sollen. Not to just be looking and saying, "Oh, it's so wonderful to be experiencing this wonderful life that we have." Nicht nur schauen und sagen, ach, das ist ja so schön, dieses wunderbare Leben, was wir haben, zu erfahren. And to go on in life like everything is okay. Und im Leben weiterzumachen, als wäre alles in Ordnung. Everything's not okay. Es ist überhaupt nicht alles in Ordnung. There's people destroying themselves all around us. Es gibt Menschen überall um uns herum, die sich zerstören. Now the big question is this. Die große Frage ist diese. How do we really become? How do we shine and how are we the salt to people's lives? Wie können wir das erreichen, dass wir leuchten und dass wir Salz sind? You know, I actually skipped one scripture that talks about in 2 Corinthians that we won't read it. Da gibt's noch eine Schriftstelle, die hatte ich rausgeschrieben, 2. Korinther, die werden wir nicht lesen. It says that God has committed to us the word of reconciliation. Die besagt, dass Gott zu uns das Wort der Versöhnung gebracht hat. He has given us the responsibility to bring people to him. Er hat uns die Verantwortung gegeben, Menschen zu ihm zu bringen. So how do we do that? Wie tun wir das? So I want to share with you some ideas this morning. Ich möchte mit euch ein paar Ideen teilen some heute practical Morgen. Ideas about how we can shine. Ein paar praktische Ideen darüber, wie wir in dieser Welt leuchten können. First, let's look one more time at this scripture about being the light of the world. Lass uns als erstes nochmal diese Schriftstelle anschauen, die darüber geht, wie wir das Licht der Welt sein sollen. We'll read again Matthew 5, verses 14 through 16. Wir werden nochmal Matthäus 5, Vers 13, 14 bis 16 lesen. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genau so muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Now, we have had here over the last few weeks we've talked about being a good neighbor. Über die letzten paar Wochen haben wir darüber gesprochen, wie wir ein guter Nächster sein können. And we need to be doing touching people's lives in good ways. Und wie wir auf gute Art das Leben von Menschen berühren können. Now I'm going to talk to you this morning about being a good neighbor plus. Heute werde ich mit euch darüber sprechen, wie ihr ein guter Nächster plus sein könnt. We need to be touching people's lives like we've been talking about. Wir müssen die Leben von Menschen berühren, so wie wir drüber gesprochen haben. But one more thing. Aber eine Sache noch dazu. We need to figure out how to fulfill this scripture. Wir müssen herausfinden, wie wir diese Schriftstelle erfüllen können. Touching them with good works. Sie mit guten Werken berühren. That they will glorify your Father in heaven. Damit sie den Vater im Himmel verherrlichen. That somehow they will recognize that this is not just me being a good person. Dass sie irgendwie merken, bin jetzt nicht nur ich und ich bin irgendwie nett. It's nice to have good people around you. Es ist schön, wenn nette Menschen um dich rum sind. But it doesn't help your eternity. Aber das hilft dir nicht für die Ewigkeit. And Jesus says here, when you're shining, what you should be shining for is letting people see the Father. Und Jesus sagt, du sollst leuchten, damit die Menschen den Vater sehen. So a question, how do we do that? Und die Frage ist, wie tun wir das? In this world today, how do we let these good things we do be seen as something from the Father? Wie können wir auf dieser Welt erreichen, dass diese guten Dinge, die wir tun, dazu führen, dass die Welt den Vater sieht? So here's a couple of ideas. Jetzt sage ich euch ein paar Ideen. Well, first of all, with salt, you need to stay salty. Also, das erste ist, du bist Salz, du musst salzig bleiben. And the only way you're going to stay salty is being next to the salty one, him. Und die einzige Art, wie du salzig bleiben kannst, ist bei dem Salzigen zu bleiben. So stay close to Jesus. Bleib also nah bei Love Jesus. Love him with all your heart. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen. Give your life to him. Gib fully ihm dein Leben und folge ihm. And then in letting our light shine. Und dann unser Licht scheinen lassen. Here's some ideas. Ein paar Ideen. Keep in mind that, well, number one, listen to people's stories. Erstens, hör dir die Geschichten der Menschen an. Listen to their life story. Hör dir ihre Lebensgeschichte Sometimes an. We're full of our own selves, so full of ourselves that people can't talk. Manchmal sind wir so voll von uns selbst, dass Menschen gar nichts sagen können. People want to know what's happening. They want you to know what's happening in their lives. Menschen möchten, dass du weißt, was in ihrem Leben passiert. And listening is so powerful. Und zuhören ist so kraftvoll. If you will simply just sit and smile and listen and let those words go deep into you, it will touch people's lives. Wenn du nur da sitzt und lächelst und zuhörst und diese Worte zu dir kommen lässt, dann wirst du das Leben der Menschen berühren. It will open their hearts. Du wirst, sie werden ihre, es wird ihre Herzen öffnen. If they see somebody that really cares about them. Wenn sie jemanden sehen, denen sie wirklich wichtig sind, they will open up. Dann werden sie sich öffnen. And then you can just be very honest with them. Und dann kannst du ganz ehrlich zu ihnen sein. Not confrontational. Nicht so konfrontationsmäßig. We're talking about introducing people to our loving Father. Wir sprechen ja davon, dass wir Menschen mit unserem liebenden Vater in Kontakt bringen. If I want to introduce someone to my father's dead, but let's say hypothetically. To my loving father. Wenn ich jemanden mit meinem, naja gut, mein Vater ist tot, aber so hypothetisch mit meinem Vater bekannt machen möchte. I'm not going to come and try to push them and hurt them in some way to be able to say, I want to introduce you to my father. Now listen to him. Dann werde ich sie nicht irgendwie ziehen und schütteln und irgendwie verletzend handeln, ja, damit sie jetzt meinen Vater kennenlernen. I'm not going to be really hard with them. Ich werde nicht hart mit ihnen sein. I'm gonna just be normal. Ich werde ganz normal sein. And I'm just gonna say, I've got this wonderful father I want to introduce you to. Und ich werde einfach sagen, ich habe diesen wunderbaren Vater und den möchte ich dir vorstellen. This is what he means to me. Dieses bedeutet er mir. This is what he's meant in my life. Das hat er getan in meinem Leben. And actually he can mean that in your life too. Und du kannst auch dieses Leben finden. So when we listen to people and we let them know we really care about them. Also wenn wir Menschen zuhören und sie wissen lassen, dass wir uns wirklich um sie kümmern. It will do wonderful things. Dann wird das wunderbare Dinge bewirken. People don't want to be converted. Die Menschen wollen nicht bekehrt werden. I don't want anybody to convert, try to convert me. Ich möchte auch nicht, dass mich jemand versucht zu bekehren. I was listening to a pastor recently. What? People lied. Okay. Ich habe vor kurzem einem Pastor zugehört. And he said he got on a plane one time. Und er sagte, er ist einmal in ein Flugzeug gestiegen. This is a very famous pastor. Das war ein sehr berühmter Pastor. I think he pastored a church of over 20,000 people. Ich glaube, er war Pastor einer Gemeinde von über 20.000 Leuten. And you would never know it, the way he dresses, the way he looks. He looks like a normal guy. Und das sieht man ihm einfach nicht an, wie er sich kleidet, wie er aussieht. Er sieht aus wie ein ganz normaler Typ. So he's on this plane and he's sitting next to a guy and he knows this guy's a Christian. Und er sitzt da im Flugzeug neben jemanden und er weiß, dass dieserjenige Christ ist. And he knows the guy is getting ready to try to share Jesus with him. Und er weiß, dass der jetzt gleich anfangen wird, Jesus ihm mit ihm zu teilen. And then he's sitting there just waiting. Und er sitzt da und wartet einfach. And the guy starts really pushing him. Und der Typ fängt wirklich an, ihn zu zwingen. Really trying to make him become a Christian. Force him to become a Christian. Und wirklich zu versuchen, ihn zu einem Christen zu machen. He said, well, you know, I was a little upset with how he was doing it, so I just pretended like I was not a Christian. Und er sagte, oh, ich war so ein bisschen befremdet davon, wie er versucht, das zu tun, deswegen habe ich so getan, als wäre ich kein Christ. And he just said, he just resisted everything the guy said. Resisted. Und er sagte, er hat einfach allem widerstanden, was dieser Mensch gesagt hat. You know, But just think about a person who's not a Christian now. Aber denkt jetzt doch mal an einen Menschen, der kein Christ ist. You know, we kind of think that's funny. Wir denken vielleicht, das ist lustig. But think about how somebody feels when we start trying to force something on them. Aber denkt doch mal dran, wie jemand sich fühlt, wenn wir versuchen, ihm irgendwas aufzuzwingen. This world is not open to that. Die Welt ist für so etwas nicht offen. But think about someone who's there willing to listen to another person's story. Aber denk dran, wenn jemand da ist, der bereit ist, die Geschichte von jemandem zu hören. They're very open to that. Dafür sind sie sehr offen. And then we can just be who we are. Und dann können wir einfach sein, wer wir sind. I'm a Christian. Ich bin ein Christ. And when I went through that kind of thing in my life, this is what God did for me. Und wenn ich durch diese Art von Dingen in meinem Leben gegangen bin, das hat Gott dabei für mich getan. This is what God's love means to me. Das ist, was Gottes Liebe mir bedeutet. And we're not grabbing someone and pushing them and forcing them. Und wir ergreifen nicht jemanden und zwingen ihn irgendwie. They share their story, we share our story. Sie teilen ihre Geschichte mit und wir teilen unsere Geschichte mit. Here's another thing. Learn how to ask open-ended questions. Es gibt noch eine andere Sache, zu lernen, wie man Fragen mit offenem Ausgang stellt. There's a man who is a physical therapist. Es gibt einen Mann, der ist Physiotherapeut. And he's always sharing his Christian faith with people in his office. Und er teilt immer seinen christlichen Glauben mit Menschen in seinem Büro. But not with everyone. Aber nicht mit jedem. And on Mondays he has a special question he asks his patients. He asks every one of his patients this. Und montags hat er eine spezielle Frage, die er seinen Patienten stellt. Jedem Patienten stellt er die. He says, how was your weekend? Er sagt, wie war dein Wochenende? That's what he asks them. Das ist alles, was er fragt. Now he says, sometimes they just say, well, it was pretty bad. So manchmal sagen die einfach, naja, war ziemlich doof. Or something. And then, but often he says, what they'll do is they'll say, well, how was your weekend? Und oft ist es dann so, dass die Leute dann fragen, ja, wie war denn ihr Wochenende? He says, oh, well, I had a great time. Und er sagt, oh, ich hatte eine gute Zeit. I heard this wonderful message in my church. Ich habe so eine schöne Predigt in meiner Gemeinde gehört. And I experienced this and just openly, normally sharing that. Und habe das so erlebt und ja, und das teilt er dann ganz offen und normal mit. And then the man has wisdom. Und dann hat der Mann auch Weisheit. If the person continues the conversation about church and things, he will continue talking to him. Wenn die Person weiter mit dem Thema sich beschäftigt, Gemeinde und so weiter, dann spricht er darüber mit ihnen. But if he feels there's no interest, aber wenn er merkt, da ist kein Interesse, and the person just stops the conversation, he stops. Und die Person bricht die Unterhaltung ab, dann hört er auch auf. Here's another thing that we should be doing. Es gibt noch eine andere Sache, die wir tun sollten. We need to pray specifically for the people around us in our lives. Wir sollten speziell für die Menschen um uns herum in unserem Leben beten. People you work with. Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. The people in your school. Menschen in deiner Schule. The people who are in your life not by choice. Menschen, die einfach so in deinem Leben sind, nicht weil du es dir ausgesucht hast. Pray for them. Bete für sie. Sometimes we need to realize God has put us in a place to be a light there. Manchmal muss uns klar sein, dass Gott uns an einen Platz gebracht hat, um dort Licht zu sein. And if we will really pray for them. Und wenn wir wirklich für sie beten, something will happen in our hearts. Dann wird auch etwas in unserem Herzen passieren. And very possibly something will happen in their life. Und ganz wahrscheinlich wird auch etwas in ihrem Leben passieren. Recognize the brokenness in other people's lives. Nimm die Zerbrochenheit im Leben von anderen wahr. And that, when you see the brokenness in their lives, wenn du die Zerbrochenheit in ihrem Leben siehst, don't pull back like we normally do. Dann zieh dich nicht zurück, wie wir das normalerweise tun. Normally we just say, oh, that's just too much trouble, I don't want to get close to that person. Normalerweise sagen wir, oh, das ist zu viel, sind zu viele Schwierigkeiten, ich will nicht in der Nähe dieses Menschen sein. You see fear. You see hatred. Du siehst Angst, du siehst Hass. Bitterness. Bitterkeit. All these kinds of things in people's lives. All diese Dinge in den Leben von Menschen. Just in an open, real way, open up your life and you can share with that person, this is what's happened with my life. In einer offenen und normalen Art öffne dich einfach für diese Menschen und teile ihnen mit, so das ist in meinem Leben passiert. And this is how God has helped me through this area. Und so hat Gott mir durch diesen Bereich geholfen. In a conversational way. In einem, ja, in einer Unterhaltung, in einer Konversation. But the most important thing, church. Aber das Allerwichtigste, Gemeinde. You must decide to be the light. Du musst dich entscheiden, das Licht zu sein. You must decide to shine. Du musst dich entscheiden zu leuchten. Because what we often do is we say, okay, I'm going to be a Christian in church. Denn was wir oft tun, ist, dass wir sagen, okay, ich bin ein Christ in der Gemeinde. I'm going to love Jesus here. Ich werde hier Jesus lieben. And when I get out there, und wenn ich rausgehe, I'm just going to keep my mouth, no religious talk. Werde ich einfach meinen Mund I'm halten. Keep my mouth shut. Kein religiöses Reden, ich werde meinen Mund I'm going to be nice, halten, ich werde nett sein. But I'm not going to offend people. Aber ich werde Leute nicht vor den Kopf stoßen. I'm not talking about offending. Ich spreche nicht über vor den Kopf stoßen. Don't offend people. Stoß die Leute nicht vor den But Kopf. Don't be afraid to be the light of the world and the salt of the earth. Aber fürchtet euch auch nicht, das Licht der Welt und das Salz der Erde zu sein. They need us. Sie brauchen uns. They need him. Sie brauchen ihn. And we are God's instrument. Und wir sind Gottes Werkzeug. Let's pray. Lasst uns beten. Thank you, Father, for sharing your life with us. Danke, Vater, dass du dein Leben mit uns teilst. And we ask that we will not have hard hearts. Und wir bitten darum, dass wir keine harten Herzen haben. That we will not be consumed with just our own lives. Dass wir nicht so beschäftigt sind nur mit unserem eigenen Leben. But that we will truly have your heart and care about people. Sondern dass wir wirklich dein Herz haben und uns um Menschen kümmern. We pray the power of the Holy Spirit will fill us so we can be the light of the world and the salt of the earth. Wir beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllt, dass wir wirklich das Salz der Erde und das Licht der Welt sein können. I pray that you will give us creative ideas about how to represent you to others. Ich bete, dass du uns kreative Ideen gibst darüber, wie wir dich anderen nahe bringen können. And you will shine through us. Und du wirst durch uns scheinen. So that they can see you, Lord, through our good works. Damit sie dich, Herr, sehen können durch unsere guten Taten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Now we're going to take Abendmahl. Jetzt werden wir Abendmahl nehmen. Let's see, who did I ask to come? Enno and Aaron. Yes, come.